Phänomenales. Über die Generation einer eigenen Stärke. Wir alle leben in einer uns bestimmenden Umgebung, welche wir für uns dementsprechend einrichten. Diese hat ihre tatsächliche Beschaffenheit, welche zum Teil auch durch uns selbst bedingt wird. Unter dem Anspruch, dass alles Gute endlicher Art sein soll und naturgemäß immer alleine nur für eine gewisse Dauer existieren kann, hat der Mensch damit zurechtzukommen, dass er das alles wieder verlieren wird. Bezogen auf die Erscheinungsweise der Natur soll es zudem auch so sein, dass ein Bruchteil unseres eigentlichen Vermögens in gutartiger Weise zu einem Progress unserer Dinge eingesetzt werden kann. Da können wir uns etwas davon erhalten, was uns ausmacht. Das Erhalten der Dinge ist aber eine schwierige Aufgabe, welche manches von uns abverlangt.